WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, mit ganz kleiner Verspätung starten wir in die neue Woche. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Und wir beginnen wie immer am Montag mit einer offenen und freien Themensendung. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer, wir fangen sofort an und starten durch, ist der Peter. Peter ist 49. Guten Morgen, Peter. Grüß dich, lieber Domian. Ich grüße dich auch. Peter, um was geht's? Ja, erstmal freue ich mich sehr, dich als Herzensmenschen hier so ganz direkt an meinem Ohr zu haben. Dankeschön. Ich verfolge viele Sendungen von dir und die berühren mich sehr, weil es immer ganz pur eigentlich darum geht, Anteilnahme oder wirkliches Zuhören, was du hier praktizierst, mitzuverfolgen. Vielen Dank, so. Sehr nett von dir. Vielen Dank. Ja, so. Es geht um eine 10-jährige Beziehung, an der ich sehr hänge. Von dieser Beziehung waren die ersten 3 Jahre ein absoluter Traum. Mhm. Sehr innig, sehr wild, sehr leidenschaftlich mit einem Mann. Mhm. Und dann hat sich etwas eingeschlichen, was wir dann auch 7 Jahre lang eigentlich miteinander immer wieder getragen haben. Mein Gefühl ist im Nachhinein, dass er so viel Vertrauen während dieser Beziehung gewonnen hat, sich dann eben auch völlig fallen zu lassen. Hm? Ich unterbreche dich gleich mal. Du hast gesagt, es hat sich etwas eingeschlichen. Was hat sich eingeschlichen? Eingeschlichen hat sich eine, ein Komfort, ein Lebenskomfort und ein sich aufeinander verlassen können, wo eben das Wilde, die Leidenschaft füreinander, die wirklich das Sprechen von Herz zu Herz nicht mehr möglich war. Also ganz konkret hat sich eben auch die tägliche Sexualität verabschiedet. Ja, aber dafür gab es eine innige freundschaftliche Beziehung und der Alltag hat funktioniert. Kann man das so sehen? Ich dachte immer wieder für mich jetzt auch, dass eigentlich er für mich der beste Freund ist. Mhm. Also was man so Ausnehmer sonst sagt, der ist mein bester Freund und der ist mein zweitbester oder so. Verstehe. Ihr wohnt und lebt zusammen immer noch im Moment? Nein. Wir wohnen nicht zusammen, aber wir haben vor 4 Wochen eine sehr harte Trennung erfahren, die immer wieder schon mal in Ansätzen auch in den 7 Jahren da war. Mhm. Also seid ihr jetzt de facto im Moment getrennt? Wir sind de facto getrennt. Ja. Warst du denn in dieser, also die ersten 3 Jahre waren toll, hast du gesagt, und in den letzten 7 Jahren warst du treu, obwohl ihr gar keinen Sex hattet? Genau. Du warst treu. War er auch treu? Er war auch treu, ja. Wobei ich bei mir kleine Einschnitte machen muss. In dem Sinne, das, was man im Körper direkt fühlt oder was einen pumpt oder wo Drang da ist, habe ich mich dann eben teilweise in kurze, sehr konzentrierte sexuelle Geschichten. Okay, also doch nicht so ganz treu. Nein, nee, okay. Nein. Also so, ich sag mal ganz offen, in Saunen, ja, wo auch wenn ich dann nach der Telefonnummer gefragt wurde, ich gesagt habe, absolut no go. Müssen wir mal kurz erklären, dass es in der schwulen Welt sehr einfach ist, genau, sich schnell einen Sex zu holen. Da geht man in eine Sauna, in eine schwulen Sauna und da geht die Post ab. Genau. Ja. Da sind viele Heteros neidisch drauf, dass das so einfach geht. Mit vielen Wahlmöglichkeiten und ja, nur, dass man einfach wirklich zufrieden nach Hause kommt, ja, auch. So, jetzt kann ich mir mal vorstellen, Peter, trotz allem, dass du ziemlich durch den Wind bist nach der Trennung jetzt. Richtig, richtig. Wir haben auch so in diesen 4 Wochen dann nach einer gewissen Quarantäne und einer gewissen Zeit eben wieder Kontakt aufgenommen, haben uns sogar auch schon gesehen. Also mal verabredet, haben eben einfach festgestellt aneinander, dass wir nicht wirklich voneinander lassen können. Mhm. Aber für mich meldet sich zum ersten Mal eigentlich zum einen, dass ich eine Trennung in einer Weise durchstehe oder bewältigen kann, wie es vorher nicht war. also dass ich nicht ins Tal der Tränen irgendwie ausgeflossen bin, sondern auch ganz klar hier mein Ding weitergemacht habe. Weswegen hat man sich denn nun endgültig getrennt eigentlich? Wie habt ihr es formuliert für euch? Weil er mich an eine Schmerzgrenze rangebracht hat, wo ich einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich kann diese Kräfte nicht mehr aufbringen, wenn ich einfach auch nicht dieses Gefühl habe, wir sind uns körperlich nah. Mhm. Das habe ich einfach nicht erfahren. Da hatte ich so eine recht scharfe Brille eben einfach auch immer wieder aufgehabt. Mhm. Für Dinge, die er dann eben sich rausgenommen hat oder meinte, ja, damit geht das schon irgendwie. Mhm. Und jetzt hast du dich heute bei mir gemeldet, Peter. Ist es der Trennungsschmerz oder gibt es auch noch einen ganz konkreten Grund, warum du dich gemeldet hast? Es gibt eigentlich den ganz konkreten Grund, dass ich für mich rauskriegen möchte, was ich aufbringen kann, dass wir wieder weiter miteinander uns bewegen. Mensch, Peter, wenn du das so erzählst, was du gerade erzählt hast, dann liegt es doch eigentlich so nahe, dass man sagt, wir hatten eine gute Zeit miteinander. Wir vertrauen uns. Richtig. Wir sind aneinander gewöhnt. Wir kennen uns ausgesprochen gut. Kann man sich denn nicht einigen, dass man das auf einer sehr guten Freundschaft einfach weiterlaufen lässt und den Sex völlig ausklammert? Bewusst ausklammert und dem anderen auch die Freiheit gibt, zu sagen, ich mache jetzt andere Sachen? Für mich gehört eigentlich diese ganz tief, zutiefst erlebte, also fast tantrische sexuelle Begegnung. Die gehört dazu. Unbedingt mit einem Menschen zusammen, der... So, die hast du aber nur seit 7 Jahren nicht mehr gehabt. Also richtig, das heißt, das geht einfach nicht mehr mit euch beide sexuell. Nein, auch mit diesem Wiedersehen, was wir hatten, bemerke ich da eben auch immer wieder so Dinge, wo ich dachte, oh nee, also das passt einfach nicht. Ne? Mhm. Das gehört nicht dazu. Und also im Klartext, du kannst dir das nicht vorstellen, nur, was heißt nur? Nur ist kein gutes Wort, aber ausschließlich freundschaftlich mit diesem Mann verbunden zu sein. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich kann mir für mich persönlich nicht vorstellen, dass es etwas gibt, wo ich so weit zusammenbringe, eben das, was wir sonst eben auch im Sinne des besten Freundes erlebt haben. Und das, was ich körperlich sehne oder was ich wahnsinnig vermisse. Gut, aber das vermisst du seit 7 Jahren, wenn ich es recht verstanden habe. Ja, und da ist für mich, das ist vielleicht der Hauptgrund, weswegen ich angerufen habe, ob ich da in einem eigenen Kreislauf drin hänge. Ich glaube einfach, es gibt ein paar Konstellationen, wo sich die Sexualität nach einer gewissen Zeit ausgelebt hat. Und offensichtlich ist das bei euch so. Und ich glaube, in den wenigsten Fällen kann man das auch wieder erwecken. Dann muss man sich überlegen, will man diesen Menschen noch in seiner ganz großen Nähe haben? Ist einem dieser Mensch wert? Wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann finde ich es wirklich immer einen guten Weg zu sagen, okay, dann die Sexualität klappt nicht mehr, aber es gibt ja noch viel, viel andere und vielleicht sogar wichtigere Sachen als Sexualität, die wir miteinander teilen. Dann teilt das. Für mich kam immer wieder auch so dieser Gedanke hoch an möglicherweise eine Paartherapie oder... Mensch, Peter, wenn ihr 7 Jahre da vor euch hingedoktert habt und ihr habt es nicht hingekriegt, ich bin immer dafür, dass man redet und versucht, aber ich bin da eher skeptisch, ob das bei euch nochmal funktioniert. Verstehe. Ich sage das mit Vorsicht, ich kenne euch ja nicht, aber die Zahl 7 Jahre ist für mich schon beeindruckend. Ja, es ist ja symbolisch fast. Also, ja, natürlich. Ja. Und wenn du dann sagst, dass du zwischendurch auch immer wieder mal ausgeschert bist, dann ist doch wirklich die saubere Lösung zu sagen, wir kündigen quasi das Paarsein auf, aber wir verbinden uns aufs Leben als beste Freunde. Wir sind Lebensmenschen. Ja, okay, ja. Aber was will er denn? Was sagt er denn? Das ist ja auch nun nicht gerade unwichtig. Na, bei ihm ist eben eine Vorgeschichte da oder steckt dahinter auch, die ich nur ahnungsweise auch über sein Umfeld mitgekriegt habe, dass er ganz massive Erfahrungen eben auch hatte über sein Elternhaus und über das Aufwachsen, wo ganz große Störungen mit reingekommen sind im Sinne von Übergriffigkeiten, die mich sehr berühren natürlich auch und weswegen ich eigentlich es ganz direkt mit ihm klären möchte, aber sobald wir da an dieses Thema rankommen, Wurzeln, Herkunft etc. Peter, wenn du das gerade so vorschlägst mit der Paartherapie, es spricht da überhaupt nichts dagegen, mal einen Termin in einer Beratungsstelle zu machen. Ihr seid erwachsene Männer, dann könnt ihr ja selbst abschätzen und abchecken, ob das Sinn macht. Wenn ihr beide denkt, ja, man sollte das nochmal versuchen, ja, dann macht es doch, ihr habt doch nichts zu verlieren. Also über dem steht eben einfach eine ganz große Empathie für ihn. Ja, das höre ich schon. Ja, das höre ich. Und deswegen eben auch einfach wirklich nochmal es zu versuchen. Es ist halt wieder etwas, wo ich wieder am Zug bin. Mhm. Also er hat eher den Zug immer genommen. Wenn du das vorschlagen würdest mit einer Beratungsstelle, ja, meinst du, er würde einschlagen? Ich denke schon. Ja, dann macht es. Dann macht es natürlich. Ja, okay. Klar. Sucht euch einen ordentlichen Berater. Wir können dir gleich gerne noch ein paar Adressen an die Hand geben in deiner Umgebung. Das wäre klasse. Ja, und dann sucht euch jemanden und macht es. Und, okay. Damit du hinterher sagen kannst, ich habe alles versucht. Ja. Gut, Peter, dann ruft die Anna, meine Psychologin, dich gleich nochmal an wegen der Adressen. Und dann wünsche ich auf jeden Fall alles Gute und viel Glück, dass ihr eine Klärung findet, wohin die Klärung auch immer geht. Okay, ganz herzlichen Dank, Domian. Sehr gerne, Peter. Alles Gute und wir melden uns gleich. Wir auch. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Mach's Ciao. Gut. Tschüss. 0800 220 5050. Tim ist hier. Tim ist 19. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tim. Weswegen rufst du an? Und zwar, es geht darum, dass mein Papa mich nach meinem Geburtstag, also letzte Woche Montag, rausgeschmissen hat. Oh. Warum? Letzte Woche Freitag, an meinem Geburtstag, ist meine Spielsucht rausgekommen wieder, die ich eigentlich therapiert hatte. Also du bist rückfällig geworden? Richtig, ja, genau. Und kurz zur Klärung, wie lange warst du spielsüchtig schon früher? 2 Jahre, also ja. Also mit 17 bin ich das... Hat das angefangen mit dem Spielen. Gehst in normale Spielhallen an Automaten? Ja, richtig. Wie viel Geld schon verballert? Also jetzt war das höchste letzte Woche. Das waren 300 Euro. Hast du Schulden schon gemacht wegen der Spielsucht? Ja. Wie viel? Oh. Also bis jetzt sind das über 2000 Euro fast. Und die Schulden hast du auch noch? Die hängen auf dir? Ja. Bei wem hast du die Schulden gemacht? Ich habe mir nicht nur wegen den Handyverträgen die Schulden gemacht, auch weil ich ja vorher auch mal auf der Straße leben musste, habe ich Handyverträge abgeschlossen. Mhm. Und dann habe ich ihr Handys verkauft. Ja, also die Schulden hast du bei irgendwelchen Firmen jetzt oder wie? Ja, bei Vodafone und Base. Okay. Handyanbieter. So, jetzt ist das, von deiner Spielsucht haben deine Eltern gewusst damals, die haben das erfahren? Die haben das automatisch gemerkt, wo die merkten, ich habe kein Geld mehr gehabt, direkt am Anfang. Und warst du dann kurzfristig oder längerfristig auch in einer Therapie? Ja, also ich war, letztes Jahr war ich noch in der Therapie, wegen der Spielsucht. Und das hat sich ja beruhigt jetzt. Ja, und jetzt ist das letzte Woche wieder so ausgebrochen. Das hat dein Vater mitbekommen und als... Ja, ich habe den Lebensunterhalt drauf bekommen und bin dann irgendwie, keine Ahnung, ohne nachzudenken, automatisch in die Spielhalle gegangen. Mhm. Ja, habe das Geld verzockt. Du hast den Lebensunterhalt rausbekommen. Wie rausbekommen? Von wem? Vom Jobcenter. Ach so, okay. Und hast das Geld gleich verbraten? Ja, richtig. Die Summe, die du gerade genannt hast? Ja, genau. So, und das hat dein Vater mitbekommen, hat gesagt, jetzt ist Schluss, raus mit dir. Also, nee, das ist am Donnerstag passiert in der Nacht. Mhm. Und bin dann nach Düsseldorf gegangen mit einem Taxi. Mhm. Hab dem Taxifahrer gesagt, dass da Freunde auf mich warten wegen Geburtstagfeiern und so. Und wollte da einen Freund aufsuchen von mir, und den um Geld fragen, ebenfalls, um mir das zu leihen, dass ich wenigstens den Lebensunterhalt. Und das, die Taxirechnung war ja noch offen. Machen wir es nicht zu ausführlich. Dein Vater hat es dann bald rausgekriegt. Ja, Das mit der, mit dem Verzocken, das hat er okay, da war der jetzt nicht ganz so sauer, dass er mich rausgeschmissen hätte. Nur ich habe ihn vergessen, dass ich das mit dem Taxi gemacht habe. Und dann stand der Montag unerwartet vor der Haustüre der Taxifahrer. Mhm. Und daraufhin hat mein Vater mich dann rausgeschmissen. Wahrscheinlich war das aber so der I-Punkt auf alles, ne? Überraschungsmoment eben halt. Also der war nicht mal sauer, nicht so sauer, dass du deinen ganzen Lebensunterhalt da verspielt hast? Nee, weil er ja trockener Alkoholiker ist und das ist ja auch eine Sucht. Und deswegen sagt er, das ist eben halt eine Krankheit und da hat er auch Verständnis jetzt gehabt zum Beispiel. Ja, dafür. Habe ich jetzt kein Verständnis für, dass du das verzockt wieder hast. Nein, das nee, wegen der Spielsucht. Also der hat jetzt mir nicht übel, okay, so übel genommen. Ja. Um wie viel Geld ging es denn bei dem Taxi? 110 Euro. Mhm. So, hat dich rausgeschmissen. Wo bist du denn jetzt gerade im Moment? Im Obdachlosenheim. Ach, Asylheim. Wo, also das ist so ein allgemein, hier sind Obdachlose drin, hier sind Leute drin, die abgeschoben werden, wieder ins Ausland. Das heißt, da ist es nicht gerade schön, wo du jetzt bist. Nicht wirklich, also hätte ich hier nicht, sag ich mal, durchgeputzt, wäre ich gestorben, sozusagen, weil ich nehme ja Medikamente ein. Ich habe das nicht verstanden, wenn du nicht durchgeputzt hättest, oder was? Ja, wenn ich nicht durchgeputzt hätte, also hier war auch Schimmel drin. Ach so, du hast es dir ein bisschen schön gemacht, dass bevor du da dich hinsetzt. Ja, richtig, bevor ich sozusagen, ich habe mir das auch eingerichtet und... Hast du ein eigenes kleines Zimmer da? Ich habe ein Zimmer, normalerweise ist hier ein Zimmernachbar, aber der ist, seitdem ich hier bin, ist er gar nicht da. Mhm. Also ich habe noch nie gesehen, der war noch nicht hier. Tim, lass mich noch eine Frage zu deiner Familie stellen. Wo ist deine Mutter? Was ist mit deiner Mutter? Meine Mutter wohnt in Krefeld mit ihren Lebensgefährten. Auch in einer Drei-Zimmer-Wohnung, aber... Du hast bei deinem Vater gewohnt? Richtig, genau. Ja. Und hast du einen guten Kontakt zu deiner Mutter? Nein, also... Versteht tut man sich nicht so. Verstehe. Wirklich. Nicht so doll. Also sie ist schwer krank, also sie hat Leberkrebs. Oh ja, dann kannst du da natürlich auch keine Hilfe erwarten oder keine Unterstützung. Nee, aber sie sagte mal, sie ist ja so kaputt und so, ne? Aber. Weil deine Mutter war oder ist deine Mutter auch Alkoholikerin? Nein. Nein. Nein. Ich frage wegen des Leberkrebs, das hätte ja sein können, zufälligerweise. Ja. Nee, aber sie ist ja auch immer schlapp und so und ist, ich bin ja, ist ja auch belastend, wenn noch eine dritte Person jetzt wohnen würde, ne? Natürlich. Wie sieht das aus bei dir mit Schulausbildung, Schulabschluss? Einen Schulabschluss habe ich. Was für einen? Einen Hauptschulabschluss, ja. Klasse 9. Ja, okay. Ich habe jetzt Probearbeit gemacht heute. Mhm. Heute schon? Also beziehungsweise gestern. Ja. Jetzt Montag, ich da kann am Mittwoch einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Ist das dann eine Arbeit oder eine Ausbildung? Nee, das ist eine Arbeit, also 450 Euro. Okay, und was musst du da tun? Also ich bin in der Bäckerei, also als Bäckereifachverkäufer. Okay, ja, immerhin. Du bemühst dich und du bist da was am Organisieren. Das finde ich schon mal toll, Respekt. Ja, weil ich war jetzt schon zweimal auf der Straße. Und beim letzten Mal ist es ja schon so passiert, dass ich überfallen worden bin. Also davon hast du die Nase voll von auf der Straße leben. Bist du direkt in dieses Obdachlosenheim gegangen, weil du wusstest, dass das ist da und da kann man sich melden? Ja, also das in Geldern ist das ja ein bisschen anders. Hier sind keine Betreuer oder so, wo man in ein Büro gehen kann. Hier, ich brauche eine Schlafstelle. Sondern man muss zum Ordnungsamt gehen und die vermitteln lassen. Und das wusstest du? Ja. Ja. Mhm. Wie ist das jetzt? Also erstmal finde ich es erstmal gut, dass du zumindest eine Unterkunft im Moment hast. Und ich finde, rechne dir hoch an, dass du dir da schon eine Arbeit gesucht hast. Jetzt sind für mich zwei ganz wichtige Fragen. Die erste Frage ist, du bist rückfällig geworden in Sachen Spielsucht. Mhm. War das jetzt eine einmalige Aktion? Oder ja. Nee, ja. Also das war jetzt wieder eine einmalige Situation. Und ich habe mir auch sofort diese Hilfe genommen, dass ich, wie gesagt, mein Geld jetzt wöchentlich geben lasse. Ah ja, okay, das ist schlau. Noch, damit ich auch überlebe sozusagen auch. Verstehe. Ne? Die zweite Frage ist, hältst du es für möglich, dass die Situation mit dem Papa sich wieder, mit dem Vater sich wieder einrenkt? Ich hoffe es. Also ich habe ihn auch, ich wollte ihn auch auf jeden Fall damit beruhigen, ne? Also ich habe jetzt auch mit dem Taxifahrer seit gestern gesprochen. Mhm. Also wir haben aufgemacht, dass wir eine Ratenzahlung machen. Mhm. Okay, das ist also dann geregelt, das Ganze. Ja, der hat ja auch die Anzeige zurückgezogen. Tim, ich finde, da ist natürlich eine ganze Menge schiefgelaufen, das weißt du selbst. Mhm. Natürlich gibt's auch, man kann auch wieder immer wieder zurückfallen, wenn es einmal schlecht ging. Das ist auch nicht so dramatisch, wenn man sich dann wieder fängt. Und ich habe im Moment den Eindruck bei dir, dass dir die Situation klar ist und dass du jetzt versuchst, wieder zu strampeln, um Boden unter die Füße zu kriegen. Ja, das finde ich schon mal sehr gut. Mhm. Ja. Ja, meine Stiefmutter von meinem Vater, die Frau jetzt, also von ihr ist ja meistens, ist ja ein bisschen schwierig gewesen immer, ne? Mhm. Das Verständnis. Also ich spreche mich ja auch manchmal nicht so deutlich aus, ne? Mhm. Also dann versteht man das falsch und dann ist da auch ein Riesenstreit immer gewesen, ne? Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn du da nicht mehr wohnst. Ja, vielleicht auch. So, ja. Jetzt machen wir uns noch ein bisschen schlau, ob wir dir vielleicht noch den einen oder anderen guten Ratschlag geben können, was du noch nicht so weißt, was du noch anstellen könntest. Mhm. Ich wünsche dir so von Herzen, dass du nicht wieder rückfällig wirst. Ja. Dass du die Arbeit durchziehen kannst und dass alles so Schritt für Schritt jetzt bergauf geht. Und vielleicht kannst du dir als großes Ziel nehmen, dass du auch noch mal eine Ausbildung machst. Das ist ja doch sehr wichtig. Ja, das sagte meine Chefin eventuell, dass sie mir später, wenn jetzt sie hat jetzt zurzeit eine Auszubildende, ja. Sie sagte ja, wenn sie fertig ist und je nachdem, wie ich mich mache, ob sie mir dann den Ausbildungsplatz anbietet. So, siehst du? Also da ist viel schiefgelaufen, aber jetzt heißt es nach vorne gucken und jetzt und jetzt das Beste aus dem Leben machen. Und ich glaube, du bist auf gutem Wege. Ja. Und jetzt rufen wir dich gleich nochmal zurück, Tim. Du legst auf und vielleicht können wir dir noch einen kleinen guten Ratschlag auch noch an die Hand geben. Okay? Ja, das wäre gut, weil viel Glück. Ich möchte ja auch hier raus auf jeden Fall. Ja, klar, das verstehe ich. Es ist ja auch verdammt schwierig, hier rauszukommen, weil ich wollte ja sowieso in Geldern bleiben, wegen meinem Vater. Mhm. Und es ist einfach schwer, eine Wohnung oder sowas zu finden. Ich verstehe, das ist mir völlig klar. Deswegen rufen wir dich nochmal an, vielleicht gibt es irgend noch eine Möglichkeit oder einen Tipp für dich, okay? Ja. Alles Gute von Herzen, Tim. Ja, Domian, ja? Könntest du mir vielleicht so eine Karte von dir schicken mit einem Autogramm? Mache ich sehr gerne. Du sagst, guck dich schon seit 2 Jahren, deine Sendung. Das machen wir sehr gerne, Tim. Du sagst meiner Psychologin gleich deine Anschrift. Okay? Mhm. Lieber Tim, tschüss, alles Gute. Danke. Ciao. Tschüss. Wir reden gerade von Wohnungen und so. Wisst ihr, wer heute umgezogen ist? Heute ist der Protzbischof aus Limburg umgezogen nach Regensburg. Und er hat sich sehr in Bescheidenheit trainiert und geübt. Und seine neue Wohnung in Regensburg beträgt nur noch 180 Quadratmeter für ihn. Die alte Wohnung, also die Protzwohnung in Limburg, belief sich auf 286 Quadratmeter. Also der junge Mann macht Fortschritte. Ich höre gerade von meinen Kollegen, diese Wohnung hat die Familie von ihm bezahlt. Naja, egal, aber 180 Quadratmeter ist ja dann so für einen alleine auch noch recht komfortabel. Wir machen weiter mit dem nächsten Anrufer und das ist Anke. Und Anke ist 35. Guten Morgen, Anke. Hallo. Hallo, Anke. Um was geht's bei dir? Ja, also ich bin aufgeregt. Aber ja, also es geht um meinen Sohn. Ja. Also er gerät auf eine ganz schiefe Bahn. Ne? Also er ist 17 geworden. 17 geworden gerade. Ja. Ja. Ja, also. Und du sagst, er gerät auf die schiefe Bahn. Was heißt das genau? Also er redet nicht mehr mit mir. Er geht zu seinen Freunden und sagt mir nicht, wann er wiederkommt. Und was macht er denn? Macht er beruflich was? Ich? Nee, was? Er. Ach so, nein, auch nicht. Geht er zur Schule noch? Ja, aber ich glaube, er schafft sein Abitur jetzt auch nicht mehr. Wie lange geht das denn schon so, dass es schwierig mit ihm ist? Ja, also seit 5 Jahren ungefähr. Seit 5 Jahren? Also, ja, ich habe mich von meinem Mann geschieden. Er war Alkoholiker und er hat mich auch geschlagen. Ne? Und dein Mann? Ja, mich. Mhm. Und ihn auch mal. Und ich habe jetzt auch keinen Kontakt mehr und mein Sohn zu ihm auch nicht mehr. Also er möchte das auch gar nicht. Mhm. Beschreibe mir doch noch ein wenig konkreter, wie dein Sohn sich dir gegenüber verhält. Ja, also er klaut mir Geld, er ignoriert mich, er raucht, er trinkt und... ist er aggressiv dir gegenüber? Ja, er hat mich schon mal ins Gesicht geschlagen. Er hat dich geschlagen? Ja, also es war jetzt nicht so schlimm, aber ja, trotzdem. Und ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Wie hast du darauf reagiert, als er dich geschlagen hat? Ich habe geweint, aber ich weiß ja, dass... Hat er sich... Ja, nicht gut. Bitte? Ja, dass es nicht gut war, aber... Was war nicht gut, dass du geweint hast? Ja. Naja, das ist ja normal, wenn sowas Schlimmes passiert. Hat er sich denn später mal bei dir entschuldigt dafür? Nein, auch gar nicht. Er wohnt natürlich bei dir in der Wohnung? Ja. Und du machst alles für ihn? Du kochst, du putzt, du wäschst die Wäsche? Ja, und er kommt immer nur wegen dem Geld zu mir. Welche Gegenmaßnahmen hast du denn schon getroffen? Das klingt ja sehr schlimm, was du mir da erzählst. Ja, ich kann nicht viel machen. Er geht nach draußen, er meldet sich nicht. Und seine Freunde sind auch ganz komisch. Hast du ihm angedroht, ihn rauszuschmeißen? Nein, das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Er hat dir Geld geklaut. Wie viel Geld hat er dir schon geklaut? Das war schon ganz oft. Also auf jeden Fall schon über 100 Euro. Das passiert dann passiert immer wieder. Er geht an dein Portemonnaie und holt sich das raus. Ja, genau. Und was sagst du ihm dann? Ja, ich sag, dass es so nicht geht, aber dann, ich versuche immer wieder mit ihm zu sprechen, aber dann, er geht allen Gesprächen aus dem Weg. Und gibt es überhaupt noch Momente in eurem Leben, wo das Miteinander einigermaßen gut verläuft? Nee, gar nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Warum ergreifst du keine härteren Maßnahmen? Ja, ich weiß nicht. Er ist ja mein Sohn und ich schaffe das nicht. Wobei dir klar ist, je mehr du ihn laufen lässt, desto mehr schadest du ihm auch. Ja. Ist ja klar, letztendlich. Ja. Du wirkst so angeschlagen, jetzt auch in dem Gespräch, in deiner Stimme, dass ich den Eindruck habe, dass du ganz zerbrechlich bist. Ja. Er macht mich fertig. Mhm. Ich schaffe das nicht mehr. Was würde das bedeuten, wenn du sagst, ich schaffe das nicht mehr? Ja, irgendwann muss ich was tun. Bitte? Irgendwann? Ich muss irgendwas tun. Was meinst du denn? Ich muss mir Hilfe holen. Mhm. Aber ich habe das bis jetzt überhaupt nicht geschafft. Und Ich war kurz davor, aber dann denke ich immer, er ist ja mein Sohn und er braucht meine Unterstützung. Ja, aber im Moment machst du alles falsch, Anke. Ich weiß. Du machst alles falsch. Du denkst zwar im ersten Du denkst zwar, es ist mein Sohn, ich muss das für den machen, aber du machst alles falsch und verkomplizierst die Situation noch viel mehr. Er hat auch gesagt, dass er mich hasst und mit 18 will er ausziehen und dann ich glaube, keinen Kontakt mehr zu mir. Ich glaube, dass er, weil du so defensiv bist und so weich bist, dass der dich deshalb verachtet. Der hat überhaupt keinen Respekt vor dir. Ja. Der hat keine Achtung vor dir. Ja. Und das kann so nicht mehr weitergehen, ich weiß, aber... Ja. Er ist jetzt schon 17, das heißt, das dauert nicht mehr lange. Glaubst du, dass er das wahr macht und geht? Ja. Was für ein Gefühl ist das für dich, wenn er gehen würde? Ja, also ich habe Angst davor. Du hast Angst davor? Ich denke, es ist auch bei mir die Seite, dass ich ein Stück loslassen muss. Und Du hast Angst, allein zu sein? Ja. Es ist nicht, eigentlich so mit gesundem Menschenverstand müsste man sagen, eigentlich müsstest du erleichtert sein, wenn er geht. Weil du lebst ja ein ganz unglückliches Leben. Ja, das stimmt. Also Anke, ich finde auch wirklich ganz dringend, dass du Hilfe brauchst. Das Problem liegt groß oder größtenteils vielleicht sogar bei dir. Einmal musst du eine klare Haltung entwickeln deinem Sohn gegenüber und du musst dich mit dir beschäftigen, dass du eben auch für dich eine Linie findest. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch noch andere, ich sag's mal salopp, so Baustellen in deinem Leben hast. Stimmt das? Ja. Also ich muss auch schauen, dass ich alleine zurechtkomme ohne ihn. Und genau. Du bist berufstätig? Ja. Darf ich fragen, in welchem Bereich so ungefähr? Ja, ich bin Sekretärin. Ja? Schaffst du denn so deinen Beruf noch? Ja, gut? Also es geht gerade noch, ja. Es geht. Ja. Wenn man so fertig mit den Nerven ist, versucht man sich ja manchmal irgendwie Erleichterung zu holen. Durch Tabletten, durch Alkohol. Bist du da gefährdet? Nein, also ich trinke gar keinen Alkohol. Und du frisst das alles so in dich hinein, das ganze Unglück? Ja, ja. Ich finde gut, dass du angerufen hast, Anke. Denn ich glaube, intuitiv weißt du schon, du hast es ja gerade auch formuliert, dass du Hilfe brauchst und du musst dir auch diese Hilfe suchen. Ja. Wir sind dir jetzt gerne gleich noch behilflich, wie du das machst und wohin du dich wenden solltest. Aber ich rate dir dringend, das zu tun. Ich rate es dir dringend, für dich das zu tun und langfristig auch für deinen Sohn. Ja. Vielleicht wird der Sohn irgendwann, wenn er reif ist und klug geworden ist, vielleicht sogar dir sagen, warum hast du das so lange mitgemacht? Warum hast du keine Trennlinie gezogen oder mir keine Grenzen gesetzt? Ja, also ich habe halt auch Angst, dass er dann nicht mehr zurückkommt später. Vielleicht wäre das für eine gewisse Zeit gar nicht so schlimm. Ja. Denn so wie es jetzt ist, sollte es ja nicht die nächsten Jahre weitergehen. Nein. Ja, ich muss was tun. Was glaubst du, wie traurig du für mich klingst, wie du so sprichst? Das zeigt mir, in welchem Dilemma du steckst. Ja. Und entsprechend traurig fühlst du dich ja wahrscheinlich auch. Ja. Deswegen muss was geschehen. Es muss was geschehen. Du brauchst jemanden an deiner Seite, du brauchst einen Therapeuten, du musst mit jemandem reden, du musst Klärung für dich finden. Und wir rufen dich jetzt an, meine Psychologin, die Anna, und berät dich, wie du es am besten einfädelst. Dann sehr bald. Okay. Ja? Ja, danke schön. Liebe Anke, viel Glück wünsche ich dir von Herzen und alles Gute. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wir haben, ihr Lieben, 1:36 Uhr und ich möchte euch gerne auf unser Thema hinweisen. Übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, haben wir Themennacht und das Thema heißt, ich kann nicht verzeihen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die grundsätzlich nicht gut verzeihen können und gerne mit Leuten, die eine bestimmte Tat, eine bestimmte Handlung nicht verzeihen können, die man ihnen angetan hat. Zum Beispiel, dass man euch angelogen hat, dass man oder dass euch jemand fremdgegangen ist, dass euch jemand Gewalt angetan hat, dass jemand hinterhältig zu euch war oder vielleicht seid ihr auch Opfer von schwerer Gewalt oder von schwerem sexuellen Missbrauch geworden und sagt, ich kann dem Täter nie verzeihen. Wie lebt ihr damit, dass ihr nicht verzeihen könnt? Und was sind vielleicht eure Wünsche mit dem großen Thema Verzeihen? Vielleicht würdet ihr verzeihen können wollen. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, ich kann nicht verzeihen, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr an. So, jetzt weiter mit der freien Themennacht heute am Montag und hier ist der Benedikt und der ist 17 Jahre. Guten Morgen, Benedikt. Guten Morgen, Domian. Hallo Benedikt, ich freue mich, dass du also da bist. Also ich bin jetzt verdammt nervös, man merkt es mir nicht allzu sehr an. Überhaupt nicht, ich habe es auch gar nicht gemerkt in der Stimme, ehrlich nicht. Erstmal ein großes Lob an dich, dein Team und deine Sendung. Dankeschön. Das war ja schon seit einiger Zeit. Mhm. Und ich würde noch gerne was ergänzen, und zwar hast du am ersten Tag, jetzt nach der Sommerpause, deinen Facebook-Freunden und Twitter-Freunden gedankt. Ja. Und ich würde gerne noch die YouTube-Community von Domian einschließen. Da ist so ein Klicker in der Leitung. Die welche Community? Die YouTube-Community. Ah, sehr gut. Denn die guckt dich auch ganz fleißig. Ja, ich grüße auch diese Community natürlich sehr herzlich. Meine Regie, ich höre gerade, meine Regie bittet dich, mehr ans Fenster zu gehen, dann ist die Leitung besser. Mehr ans Fenster? Okay, ich versuch's. Ja. Gut. Ja, Domian, also ich habe erst so ein kurioses Thema vielleicht, und zwar ist das nicht so sehr, sondern ich würde einfach so mit dir darüber reden, dass ich ein Freund des gehobenen Stils und Klasse bin. Benedikt, ich glaube, wir müssen nochmal neu anwählen. Ich habe das, ja, es sind immer so kleine Sekunden Unterbrecher, in dem, wenn du redest, und ich habe das jetzt gar nicht verstanden. Das ist, glaube ich, anstrengend, weiterzusprechen. Du legst auf, meine Regie ruft dich sofort wieder an, und dann können wir vielleicht dann, wenn ich das nächste Gespräch fertig habe, erneut es versuchen, okay? Gut, dann versuchen wir. So machen wir es. Okay, du legst aber bitte auf jeden Fall auf, ne? Mach ich. Okay, bis gleich, ciao. Tschüss. So, und dann machen wir mal so lange weiter mit dem Michael. Und der Michael ist 39. Guten Morgen, Michael. Ja, hallo Domian. Hallo Michael, um was geht's? Es geht darum, dass meine Frau sich Anfang des Jahres von mir getrennt hat. Und wir haben eine gemeinsame Tochter, die war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz ein Jahr alt. Mhm. Und die Trennung ging also jetzt nicht komplikationslos, sondern gab es dann halt bei der Wohnungstrennung Differenzen, wo dann auch zweimal die Polizei dann zu Rate gezogen werden musste, weil mir da irgendwelche Gegenstände an den Kopf geworfen wurden und war also relativ gespannt immer. Und warum hat deine Frau sich von dir getrennt? Also der offizielle Grund, den sie mir gesagt hat, dass ich zu wenig Zeit hätte. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe also einen relativ anspruchsvollen Job, wo ich dann also auch, ich sag mal, um 18 Uhr nach Hause komme und dann auch im Prinzip die ganze Zeit zu Hause war und mich dann halt auch um die Tochter gekümmert habe. Also du bist um 18 Uhr nach Hause gekommen, das ist ja immerhin was. Genau, 18 Uhr, irgendwie um 7 Uhr morgens war ich auf Arbeit. Das heißt also, ich hatte dann auch meine 11 Stunden auf dem Buckel, komme dann nach Hause und dann wurde mir halt unsere Tochter direkt in die Hand gedrückt, wo ich noch meine Tasche und so weiter in der Hand hatte. So, ich hatte sie jetzt auch 10 Stunden, jetzt bist du mal dran. Und das habe ich natürlich auch gerne gemacht. Das ist. Aber das kann ich verstehen, es hat Grenzen, wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast, dass du dann natürlich nicht mit so einem Elan da rangehen kannst, als hättest du nicht gearbeitet. Ja, vor allen Dingen, wenn man auch nicht ankommen kann, sondern wenn man im Prinzip direkt, sag ich mal, überfallen wird. Ich muss jetzt baden, ich muss jetzt auch mal was machen und dies und das. Und das wurde dann halt immer schlimmer. Nur eine kurze Frage, wie lange seid ihr denn schon zusammen oder wie lange seid ihr ein Paar? Wir waren seit 2001 zusammen und haben 2011 geheiratet. Das heißt, ihr kennt euch ausgesprochen gut. Richtig, genau. Mhm. Und also sie war schon immer ein bisschen schwierig, und aber ich habe so das Gefühl, nachdem es dann sicher war, dass wir einen Nachwuchs bekommen, hat sie sich dann auch ein bisschen verändert, sag ich mal. Du sagst, offiziell ist der Grund, weil du zu wenig Zeit hast, angeblich. Genau. Was glaubst du, was der eigentliche Grund ist? Ich denke mal, dass sie jetzt, sag ich mal, ihre Tochter hat und die auch, ja, dass es so ihr Lebensinhalt ist und dass sie keinen anderen mehr braucht. Ach so. Da kommt man sich so ein bisschen benutzt vor, ne? Ja, zumal sie mich ja dann auch Erzeuger nennt und nicht Vater. Und, aber du hast auch das Sorgerecht. Also ihr beiden habt das Sorgerecht. Ja, genau, richtig. Mhm. Und das versuche ich halt auch in irgendeiner Art und Weise, also in der mir gegebenen Möglichkeiten über Jugendamt und so weiter, ja, auch wahrzunehmen. Das bedeutet, euer Verhältnis im Moment ist eisig und höchst angespannt. Genau. Es gibt keine klaren... Wurden da im Prinzip gewechselt, dass ich sie also zumindest dann über Handy oder über WhatsApp oder wie auch immer nicht erreichen kann. Mhm. Die Eltern gehen nicht ans Telefon, beziehungsweise lassen den Anrufbeantworter erstmal anspringen und gehen dann natürlich auch nicht dran. Wie oft siehst du dein Kind im Moment? Letztes Mal habe ich sie am 8.6. gesehen. Das ist ein bisschen lange her. Ja. Was steht dir denn zu? Also einmal, das Jugendamt sagte so einmal in der Woche für so 1-2 Stunden, das ist durchaus vertretbar, mhm, weil sie halt noch so klein ist, mhm, und danach alle 14 Tage für ein Wochenende, das sollte möglich sein. Und warum hast du das jetzt so lange geduldet, dass du sie nicht gesehen hast? Also ich bin über das Jugendamt gegangen, mhm, habe das versucht, sage ich einfach mal, dann fand auch ein Gespräch mit mir statt, ein Gespräch mit ihr. Mhm. Und jetzt am Montag, am Dienstag letzter Woche sollte ein gemeinsames Gespräch stattfinden. Da ist sie dann nicht erschienen, hat auch nicht abgesagt, um halt diese, ja, sag ich einfach mal, Besuchstermine abzustimmen. Mhm. Die war also auch... Gut, das spricht dann aber auch für, das spricht aber dann vor dem Jugendamt auch nicht gerade sehr für sie. Richtig. Ja. Aber es gibt da auch keine Konsequenzen irgendwie, wenn sie diese Termine nicht wahrnimmt oder halt da eine Einigung nicht wirklich teilhaben möchte. Dann gibt es halt nur den Weg übers Gericht, und das ist halt ein relativ kostspieliger Weg, mhm, den ich auch einschlagen werde oder werden muss und mir da, mhm, halt irgendwo finanziellen Rückhalt von meiner Familie geben lassen muss. Mhm. Denn da ist man also ganz schnell bei über 1000 Euro. Ja, aber wenn du es irgendwie kannst, würde ich das an deiner Stelle ganz genauso machen, um einfach zu gewährleisten, dass ich einen kontinuierlichen Kontakt zu meinem Kind habe. Mhm. Gibt es noch Gefühle zwischen dir und deiner Frau? Also, hast du Gefühle? Also keine positiven, nein. Keine positiven mehr. Das Ding ist wirklich erledigt, und es geht jetzt ausschließlich darum, eine ordentliche Regelung wegen des Kindes zu finden. Genau, also ich wurde auch sehr schwer und persönlich beleidigt, dass man halt zwar also gerne Zweirad, und da sagte sie, ja gut, du kannst ja ruhig damit gegen den Baum fahren, das wird ein Fest und so, hat sie mir dann mal geschrieben, und das sind natürlich Sachen, wo man dann, sag ich mal, auch sagt, gut, die Person ist für mich im Prinzip erledigt, dass sie halt die Mutter ist. Musst du alles halt aufbewahren, ist dir klar, ne, was sie da geschrieben hat? Das habe ich, ja. Ja, sehr gut. Das habe ich auch dem Jugendamt vorgelegt, und ja, aber letztendlich besteht da halt wohl keine Gefährdung des Kindeswohls. Und sie fährt dann auch mal 4-5 Wochen zwischendurch ins Urlaub in das Ferienhaus der Eltern, ohne mich irgendwie wieder darüber zu informieren. Und wo man sich dann halt wundert, wieso steht da kein Auto, wenn man da halt mal vorbeifährt. Man möchte ja auch wissen, was da irgendwo passiert. Und sie hat dir beim Auszug Sachen an den Kopf geschmissen? Gegenstände an den Kopf geschmissen? Genau, richtig. Das war also dann 14 Tage, bevor ich selber die Wohnung oder bevor ich selber ausgezogen bin, ging es dann halt noch um irgendwelche Haushaltsgeräte, Waschmaschine und so weiter. Und dann sagte ich, wenn ich die jetzt nicht mitnehmen kann, und dann ist sie total ausgeflippt und hat mir dann irgendwie eine Kamera gegen den Kopf geworfen, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt ist Ende, also das bräuchte ich mir jetzt auch nicht geben und du hab dann entsprechend dann die Polizei eingeschaltet. Ja, und du sagst, da ist wirklich eine Verwandlung der Frau passiert, nachdem das Kind geboren war. Richtig. Vorher also, gab es nicht Anzeichen dieser Art. Nee. Also sie war zwar, sag ich mal, das sagt man ja Frauen generell nach, einfach und zu mal so ein bisschen zickig, sag ich mal, aber da kann man ja mit leben, das hat man sicherlich als Mann auch mal. Mhm. Nur halt, sag ich mal, ab dem Schwangerschaftstest, der dann halt positiv war, hat sich das dann halt gewandelt. Dann wurde direkt auf dem ersten Tag die Einkaufstaschen wurden dann im Auto gelassen und dann kam nur noch der Befehl, hier kannst du ausladen, ich habe jetzt eingekauft und ich kann die nicht tragen. Wieso hat sie sich denn eigentlich von dir getrennt? Warum hast du denn dann nicht früher die Reißleine gezogen und hast gesagt, das langt mir, ich gehe? Ja, gut, wenn man ein Kind zusammen hat, dann sieht das alles noch ein bisschen anders aus, denke ich mal. Mhm. Aber als sie es dann gesagt hat, hast du auch nicht groß mehr gekämpft, sondern dir war klar, ja, es ist vorbei. Genau, richtig. Ja. Also, weil sie hatte sich auch in den Monaten davor, das wurde halt immer extremer, wo ich dann nachher gesagt habe, also das ist schon Psychoterror. Mhm. Die Kleine hatte irgendwann mal Fieber und habe schon freiwillig dann, sag ich mal, das Schlafzimmer geräumt, um dann zu sagen, okay, dann kann sie mit im Elternbett schlafen. Mhm. Und dann kam sie dann irgendwie nachts rein, hat Licht angemacht, Musik ganz laut und sagt dann nur, wenn ich nicht schlafen kann, dann musst du auch nicht schlafen. Und das war dann also so weit, dass ich mich da schon fast bedroht gefühlt habe, ne, wenn sie da. Also Michael, wenn das finanziell irgendwie machbar ist bei dir, dann nimm dir einen Rechtsanwalt und fechte deine Rechte durch. Man darf solche Frauen, die sich so verhalten, die darf man nicht gehen lassen. Denen darf man es nicht leicht machen. Das ist unglaublich, weil selbst wenn sie dich nicht mehr will und dich bescheuert findet, das ist ja alles in Ordnung. Aber man muss sich zusammenreißen wegen des gemeinsamen Kindes. Und jeder muss dazu beitragen, dass das Kind sowohl guten Kontakt zum Vater als auch zur Mutter hat. Und wenn sie das versucht zu unterbinden, musst du mit aller Macht, die dir zur Verfügung steht, da musst du starke Nerven haben, das ist mir schon klar, aber da musst du dranbleiben. Mhm. Auch um hinter deinem Kind, wenn das Kind mal älter ist, zu sagen, ich habe mich wirklich eingesetzt, um den Kontakt aufzubauen mit dir. Ja. Das ist halt nur schwierig, halt über die normalen Jugendämter oder so da irgendwie ein Recht zu bekommen. Oder halt nachher, wenn man vor Gericht war, gibt es ja auch nur einen Vergleich. Es gibt ja kein Urteil. Mhm. Es gibt einen Vergleich, also eine Empfehlung, wie das dann ausgestaltet wird oder werden sollte. Ja, deswegen sage ich ja, du musst einen Fachmann an deiner Seite haben. Du musst einen Anwalt haben, der sich in den ganzen, das ist ja ein Dschungel, da muss man sich ja auskennen, der dich da auch berät. Und ich glaube, da kann man alleine viel falsch machen, weil man einfach nicht informiert genug ist. Mhm. Also das ist schon schwierig. Das ist schwierig, das glaube ich nicht. Es tut mir sehr leid, dass du jetzt in so eine Lebenssituation gekommen bist. Und diese Lebenssituation wird noch lange anhalten. Das Kind ist klein und dadurch bindet man sich natürlich an einen solchen schwierigen Partner. Aber setz alles in Bewegung, tu es letztendlich für dein Kind und für die gute Beziehung zu deiner Tochter. Das mache ich. Alles Gute von Herzen, Michael. Alles Gute. Toi, toi, toi. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, neuer Versuch mit unserem Benedikt. Hallo, Benedikt. Ja, hallo. Ich hoffe, du verstehst mich jetzt gut. Ja, jetzt ist es sehr gut. Jetzt gibt es keine Unterbrechungen. Sehr schön, sehr schön. Ja, also wie gesagt, ich bin Verfechter, sage ich mal, der gehobenen Verhaltensweise und ja, ich sag mal Sitte und Anstand, weil ich beobachte leider, dass irgendwie viele, auch in meinem Alter gerade, ich bin ja 17, sehr, sehr proletenhaft sind, sage ich mal. Ja, was meinst du mit Sitte und Anstand? Beschreib mal, was du besonders gut findest und was du besonders gerne und mit Überzeugung machst. Gut, also ich trage gerne Anzüge. Mhm. Ich koche seit neuestem gerne und würde später auch gerne Dinnerpartys veranstalten. Allerdings wäre das jetzt in meinem Alter halt sehr unangebracht, würde, glaube ich, auch meine Mutter nicht so toll finden, wenn ich jetzt irgendwie daherkommen und Dinnerpartys veranstalten möchte. Ja. Ich meine, sie hat auch schon mal gesagt, das ist ein Witz bei uns in der Familie. Am liebsten würde ich nämlich auch in Anzug zur Schule gehen, aber das geht nicht. Da genau, das wäre halt ein bisschen lächerlich vielleicht. Okay, Anzo, ich stelle, wenn ich mir das so vorstelle, wie du aussiehst, bist ein sehr, dann sehr schick gekleideter junger Mann. Wann ziehst du diese Sachen an? In welchen, und was machst du? Also bei jeder Gelegenheit irgendwie, also bei Feiertagen sowieso. Mhm. Ja, bei Geburtstagen, wenn möglich. Ja, immer wenn es einfach möglich ist. Also wie viele Anzüge hast du? Ich habe drei müsste ich zurzeit haben. Ja, okay. Ja. Gut, also schicke Kleidung, darauf legst du Wert. Genau. Auf was noch? Ja, dass beispielsweise auch Leute Autorität respektieren. Also ich merke das beispielsweise jetzt bei deiner Sendung. Dort hat sich mal jemand angerufen, der ist, glaube ich, bei allen Zuhörern und Zuschauern mit dem Namen Penismark im Gedächtnis geblieben. Den hast du darauf hingewiesen, dass er, er hat gefragt, ob er noch jemanden grüßen kann. Ja. Und dann hast du gesagt, nein, bitte nicht, das ist keine Grußsendung. Genau. Und dann hat er das trotzdem gemacht. Ja, das war sehr ungehörig. Genau. Ja, finde ich auch. Sowas kann ich einfach überhaupt nicht leiden. Deswegen, ja. Also und darauf lege ich eben sehr viel Wert. Ja. Und ja, das ist unter anderem jetzt auch noch verstärkt dazu gekommen, denn ich schaue sehr gerne die Serie Hannibal. Mhm. Kennst du die? Ja, ich kenne die, aber ich kann gar nicht so darüber sagen. Also ich kenne sie wirklich nicht wirklich. Ich habe da mal so reingezappt, aber. Ach so. Also vielleicht weißt du, dass es da um Hannibal Lecter geht. Ich glaube, der. Ja, ist, natürlich, ja. Ja, genau. Und auch, ich sag mal, diese Virtuosität, mit der er auch so seine Speisen kreiert und seine Gäste verführt. Ja, das hat es mir irgendwie angetan und dann habe ich mir am Ende der Sommerferien, oh Mann, wenn meine Mutter das jetzt hört, die wird irgendwann die Wiederholung der Sendung hören, aber ich habe mir jedenfalls am letzten Tag der Sommerferien für 100 € ein Kochmesser gekauft. Mhm. Also das sollte einfach teilweise ein Symbolpakt sein, aber auch andererseits, weil ich, wenn ich später ausziehe, ein sehr, sehr gutes Kochmesser eben haben möchte, weil ich ja gerne koche. Ja. Ja, und dann habe ich jetzt angefangen, auch selbstständig zu kochen in den Sommerferien. Also mit dem Kochen hast du es, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist das ein Berufsziel, in die Richtung zu gehen? Nee, also ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu stressig. Also ich habe gehört, dass es soll sehr, sehr stressig sein. Glaube ich auch. Und es soll auf jeden Fall beim Hobby bleiben. Also ich glaube, ich würde eher, ich strebe ein duales Studium bei einer Bank oder bei VW oder sowas an. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sehe ich dich mehr so als Schniekenmanager, ja, oder bei einer Bank. Vielleicht aber auch. Aber wenn das jetzt meine Freunde alle hören. Ja, die würden dir da sofort zustimmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du im Hotelgewerbe arbeiten könntest. Oh, okay. In so 5-Sterne-Hotels als Hotelmanager. Aber das fände ich auch gut, glaube ich. Ja, du hast so auch so eine sehr, sehr perfekte Ausdrucksweise schon, wenn dir das Spaß macht und du dich wohlfühlst in so einer Welt, auf jeden Fall. Finde ich völlig in Ordnung. Also. Ja. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass du da bei, du hast es ja auch gerade schon angedeutet, bei vielen Gleichaltrigen so auf Naserümpfen stößt, ne? Ja, schon. Also mein Freundeskreis ist jetzt ganz sicherlich nicht so wie ich gestrickt, aber wir sind generell eine bunte Truppe. Mhm. Und ich bin eher so, ich sag mal, der Spätzünder. Ich bin vor ein paar Monaten oder so das erste Mal überhaupt in einen Club gegangen. Aber generell bin ich sowieso eher der Bar-Typ. Mhm. Aber das hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, das ist eben auch eine, ich sag mal Facette einfach nur von mir, die mich dann eben ergänzt. Ja. Aber es prägt mich natürlich auch zum großen Teil. Aber meine Freunde haben eigentlich überhaupt kein Problem damit. Ja. Die machen teilweise eben auch ihre Scherze und so. Und ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn du die entsprechende Ausbildung hast, da muss man eine lange Ausbildung machen, dass du in den diplomatischen Dienst gehst. Oh, das hatte ich neulich mit meinem Vater besprochen, dass ich sowas auch richtig gut. Also bloß, ich weiß nicht, ob dafür mein Abitur gut genug ist, weil. Naja, das weiß ich nicht. Also ich bin so ein guter Zweierschüler, sage ich mal, aber ich glaube, dafür muss dann einfach noch mehr hin. Also das wäre vielleicht eher was für meine Cousine. Also Benedikt, ich finde das völlig in Ordnung, wenn du da so deinen Weg gehst und solche Sachen anstrebst. Die Beispiele, die du genannt hast, finde ich völlig in Ordnung, finde ich gut. Wenn man da nicht zu affig und lackiert bei wirkt, sondern einfach so geradeaus und so wirkst du auch. Ja. Finde ich super. Viel Erfolg weiterhin, viel Glück und du wirst deinen Weg machen. Da bin ich sicher. Alles Gute. Alles Gute auch dir. Dankeschön, Benedikt. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist die Marika. Marika ist 64. Guten Morgen, Marika. Guten Morgen, Domian. Hallo, hallo. Über was reden wir beide noch? Wir haben uns letztes Jahr schon mal unterhalten, als ich diese Messerattacke auf meinen damaligen Nochmann verübt habe. Und in der Zwischenzeit ist ein Jahr vergangen. Ich bin verurteilt worden, leiste jetzt Sozialstunden ab, bin aus meinem alten Wohnort weggezogen und habe jetzt ein super glückliches Leben wieder. Alles hinter mir gelassen, alles Vergangenheit, alles vergessen. Du sagst nochmal in drei Sätzen, was damals passiert war, damit alle informiert sind. Ja, mein Mann hat mir durch einen Freund ausrichten lassen, dass er eine neue hat. War selber zu feig, mir das zu erklären. Und darauf habe ich mich ein paar Tage später leider Gottes betrunken und bin in der Nacht in sein Zimmer und habe ihn mit einem Messer attackiert. Und du hast zugestochen? Ich habe zugestochen, ja. Sag nochmal genau, wohin du gestochen hast. Irgendwie in Oberschenkel und in Daumen. Ja. So. Die Sendung hat auch ein Oberstaatsanwalt aus München mitgehört, der dann gleich das Protokoll von euch angefordert hat, um das weiterzugeben an die Kriminalpolizei. Ach, das war ein Theater. Aber jetzt bist du verurteilt. Ja. Und übst Sozialstunden aus oder machst Sozialstunden. Ja. Was genau machst du da? In einem Altersheim. Und ja, was genau machst du? Ja, also mithelfen, Frühstück herrichten und die Betten der alten Leute machen. Okay. Und solche Hilfsarbeiten quasi, Zureicharbeiten. Wie viel Sozialstunden musst du machen? 100 insgesamt. 100. Jetzt sind es noch knapp 80. Das heißt, so hart war die Strafe dann ja nicht. Naja, es ging ein Jahr auf 3 Jahre Bewährung. Naja, okay. Aber du sagst, es geht dir gut. Es geht mir super. Es ist ein neuer Lebensabschnitt, der ein bisschen brutal begonnen hat, aber jetzt kommt alles wieder in den grünen Bereich. Es ist alles wieder im grünen Bereich. Ich habe eine Arbeit, ich habe eine nette Wohnung. Super. Und, Marika, super Freunde. Und ich freue mich, dass alles du angerufen gut. hast und so eine Rückmeldung gegeben hast. Ich freue mich sehr. Nur ist die Sendung gleich vorbei, aber du hast alles erzählt. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, ihr Lieben, in der Technik, Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Schlaft schön. Tschüss. Ciao. Ach, was sehe ich denn? Ja, jetzt habe ich mich in der Zeit vertan. Entschuldigung. Ich dachte schon, jetzt habe ich mich komplett in einer Minute vertan. Also in der Technik. Jetzt mal ein bisschen langsamer. Dennis Eickmeier. Jetzt habe ich die Marika so schnell abgefertigt, obwohl wir noch eine ganze Minute Zeit haben. Entschuldigt bitte. Dann kann ich euch nochmal sagen, was für ein Thema wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben. Nämlich das Thema, ich kann nicht verzeihen. Das ist ja für viele Menschen schwierig, wenn ihnen etwas Schlimmes angetan wurde, verzeihen zu können. Ich habe da in meinem Leben auch oft mit mir gerungen, Dinge zu verzeihen, aber ich glaube, es ist gut, wenn man verzeihen kann. Aber ich würde auch gerne mit den Leuten sprechen, die nicht verzeihen können. Und ihr könnt mir das vielleicht ein bisschen näher erläutern. domian@wdr.de, so könnt ihr euch anmelden. Und jetzt gucke ich auf die Uhr, jetzt ist es rum. Ich wünsche euch eine gute Nacht, bis morgen 1 Uhr. Ciao, ciao.